Herzlich willkommen zum dritten Podcast hier mit Kai, dem German Truck Driver, und mir, Druckverlust. Ich wünsche euch viel Spaß. Und ja. Kai, sag doch mal was. Jetzt habe ich reingegrätscht, ich dachte, du wärst fertig. Ja, herzlich willkommen zur dritten Folge. Ich habe einen Ohrwurm, ich wollte dich dran teilhaben lassen. Ah, okay. Ah. Wir sagen Dankeschön, 40 Jahre die Flippers. Ach du Scheiße. Ey, den kriegst du, also wirklich, mal Respekt zu den Flippers. Erstmal 40 Jahre Bühnenjubiläum und diesen, oh, wenn du es einmal gehört hast, du kriegst es nicht mehr raus. Unfassbar. Die sind immer noch da, ne? Die sind immer noch da. Ey, das Lied hat 8,9 Millionen Streams. Das ist ja noch gar nicht lange draußen für die Flippers. Grandios. Wow. Ja, da kann man sich wirklich mal freuen. Also für so eine Band, also erstmal 40 Jahre Bühnenjubiläum, krass, ne? Ja, das ist krass, ja. Die meisten verschwinden nach ein paar Jahren und dann war's das, ne? Ja, 40 Jahre, boah. Also ich kenne die auch nur vom Hörensagen so, ne? Also ich weiß, was meine Mutter gerne früher die Flippers gehört hat, ob sie es heute noch hört, ich habe keine Ahnung. Also mit Flippers verbinde ich einfach immer nur dieses Keyboard, wie einer von denen immer hinten auf diesem Keyboard rumtastet da, dieses Full-Playback und diese berühmten, diese Heimatmelodie-Klänge, weißt du, so wie früher so volksmusikmäßig. Ja. Also, aber... aber das ist schon ein geiler Hit, ey. Wahnsinn. Ja. Und ich habe den vor kurzem gehört und hatte, ist genauso wie Laila, ne? Ey, Junge, kriegst du der nicht mehr aus dem Kopf? Das ist ja, das ist echt schlimm. Ich hab mittlerweile einen Follow-Sound, der so ähnlich klingt. Ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast. Ich habe einen Puff und der Puff-Papa heißt Rainer, ne? So ja, Puff. Stimmt, doch, das habe ich gehört. Ja, tatsächlich. Ja, ein Riesenaufschrei um dieses Lied. Aber das ist heute nicht unser Thema. Du wolltest gerade eben im Off schon anfangen, jetzt mit der letzten Folge, Folge 2, ob ich reingehört habe. Mhm. Genau. Habe ich ja. Ich habe reingehört. Aber lag das an mir oder hatte ich die ersten paar Minuten mich nicht gehört oder einer von uns beiden war stumm? Kann das sein oder lag das an mir? Nee, also ich habe alles gehört eigentlich. Also man hört ja auch im Podcast eigentlich alles. Oder wo war jetzt der Fehler? Ja, nee, dann, ich habe auch von dir nichts gehört. Nee, dann lag das irgendwo bei mir. Aber ansonsten habe ich reingehört und ich habe tatsächlich mir nochmal komplett bei der Autofahrt angehört. Ich hoffe, das klingt nicht falsch. Ich wollte einfach nur mal hören, wie klingen wir im Auto. Mhm. Und die letzte Folge fand ich wirklich sehr unterhaltsam. Ich bin damit wirklich sehr zufrieden. Ich habe bisher auch tatsächlich nur positives Feedback bekommen, muss ich mal ganz klar sagen. Also in den Streams kam gleich, ich habe mir den Podcast angehört, super geil. Ich denke, okay. Dann machen wir weiter so, ne? Würde ich sagen. Ja, apropos Feedback, das ist mir aufgefallen. Für die Zuhörer, die auch jetzt zuhören, da würde ich euch drum bitten, ihr dürft natürlich ehrlich ranken, aber ich habe gesehen, wir haben keine Bewertung bekommen bis jetzt. Und bei Spotify könnt ihr die Folge oder den Podcast bewerten. Am besten sind 5 Sterne. Das wird uns sehr helfen im Ranking bei Spotify. Ja, genau. Das wäre halt sehr geil. Wenn euch natürlich die Folge nicht gefallen hat oder das Podcast nicht gefallen hat, dann braucht ihr natürlich nicht. Aber wenn es euch gefällt, dann lasst gerne mal 5 Sterne, glaube ich, sind es, bei Spotify da. Das würde uns wirklich sehr helfen. Das wollte ich mir nämlich merken, als ich es angehört habe, um es in der nächsten Folge zu sagen. Stimmt, das wollte ich auch noch sagen. Ich hätte es aber komplett vergessen, bin ich ganz ehrlich. Deswegen ergänzen wir uns ja hier. Das finde ich gut. Wie war deine Woche? Die Woche, die war mega entspannt. Ne? Also es war nicht viel los. Wir haben einmal, das muss ich erzählen. Die haben den Elbtunnel gesperrt, ja. Und das ist ja nicht das Drama. Ich dachte, ey, weiß Gott, was da passiert ist, weil da war eine Menge Feuerwehr unterwegs. 2 Abrollcontainer, die normalen Feuerwehrautos, frag mich nicht, wie sie heißen. Ich denke, mein Gott, was da passiert? Irgendwie schwerer Unfall im Tunnel oder sowas. Und dann liest du am nächsten Tag, also wir wurden dann nach einer halben Stunde wurden wir abgeleitet, und dann liest du am nächsten Tag, dass eine Kehrmaschine beim Rückwärtsfahren sich den Tank aufgerissen hat und 30 Liter Diesel ausgelaufen ist, vorm Tunnel, nicht im Tunnel oder so. Ich denke, das gibt's doch nicht. Und wie kann der denn sich den Tank aufreißen? Da ist Baustelle gerade überall. Und also das kann schon passieren, so, aber der ist dann wohl zu nah an dem Gerüst gewesen, glaube ich. Und hat sich dann den Tank dabei aufgerissen. Und aber bei 30 Liter Diesel die halbe Feuerwehr, also gefühlt die halbe Feuerwehr Hamburg rauszuschicken, den Elbtunnel zu sperren und so, ich weiß nicht, das fand ich schon arg unnötig, ne? Also es hätte ein Feuerwehrauto, glaube ich, safe gereicht mit ein bisschen Bindemittel oder so. Keine Ahnung. Ja, da sind wir ja ganz groß. Ne? Sobald Treibstoff, also Flüssigkeiten austreten, oder, da ist ja bei uns gleich volle Bahn Alarm im Darm, hätte ich fast gesagt. Ne? Also ist ja Deutschland eigentlich bekannt. Ne? Ja, ja, ja. Ja, sagten auch einige im Chat so von wegen, ja, die Leitstelle schickt halt alles raus, so ungefähr. Ne? Bei, wenn die hören, Diesel ausgelaufen, dann kommt die ganze Armada. Ne? Ich denke, Alter, das... Ja, gut. Aber wahrscheinlich aus dem Grund, weil wenn sie sich darauf verlassen würden, dass wenn Leute das melden, da sind nur ein paar Liter ausgelaufen, du weißt ja, manche untertreiben und dann ist da, keine Ahnung, tritt viel ins Grundwasser, wahrscheinlich schicken sie dann erstmal alles raus. Vielleicht ist das eine Alarmierungsrotte zusammen, das müsste uns vielleicht mal einer der Zuhörer erklären. Vielleicht haben wir da jemanden, der uns das mal erklären kann, wie das funktioniert dann. Ja, genau. Wir brauchen mal einen von der Feuerwehr, der das mal ganz genau auseinander friemelt, wie das funktioniert. Ich hab mich nur nachher gewundert, dass neben mir standen zwei Einsatzfahrzeuge mit Blaulicht an, kamen natürlich nicht durch, aber die hatten es auch nicht mehr eilig. Ich denke, hä? Ja, aber jetzt macht das so einen Sinn nachher, ne? Wenn man weiß, was passiert ist, dann weiß man noch, warum es die nicht mehr so eilig hatten. Das ja, und wenn bei Hamburg da der Elbtunnel zu ist, Gottes Willen, Gottes Willen. Ja, also dieser Elbtunnel ist ja, also ich weiß ja nicht, wie es jetzt im Moment da oben war. Gibt es eigentlich vor dieser, ich weiß, dass kurz vor dem Tunnel gibt es so einen Riesenversatz, da ist die Geschwindigkeit mega reduziert. Ich bin letztes Mal mit dem Motorrad, was das letzte Mal, ich glaube vor 2 Jahren, also vor Corona, Gottes Willen, nach Heiligenhafen mit dem Motorrad gefahren. Und da war ich das letzte Mal die Richtung da gefahren und da war, vor dem Tunnel war Geschwindigkeitsbegrenzung auf, weiß ich nicht, 40 oder 60 runter oder irgendwas, weil es da so einen richtigen Versatz gab. 60. Gibt's? Aber den Versatz gibt es nicht mehr, aber die Begrenzung schon. Also 60, ja. Das Witzige ja. ist ja, du kannst ein ganzes Stück 80 fahren, dann kommt vor Waltershof, also die Abfahrt vorm Tunnel Richtung Norden, kommt dann 60 für, boah, lass mich lügen, 500 Meter und dann kannst du auf einmal wieder 80 fahren. Denkst du nur, was soll das? Also. Ja. Ich fand diesen Versatz auch wirklich echt kriminell. Wenn sich da einer nicht dran hält und ballert da mit 90 rüber, der hebt ab, ne? Im Fahrerhaus. Ja, ja. Das war ganz zu Anfang richtig schlimm. Und ich bin da auch mit Vollgas drüber genagelt, wie jeder andere bei mir in der Firma auch. Da räumst du erstmal auf, ne? Das, ja. Kam ein Bericht bei NDR, war das NDR 3. Und da sagte wohl ein Verantwortlicher der Baustelle, das ist überhaupt kein Problem, damit 80 drüber zu fahren. Ich denke, okay, der ist da wohl noch nicht drüber gefahren. Na denn. Also. Weißt du, wann mir das mal passiert ist? Ich glaube, jeder kennt das. Wer LKW fährt oder keine Ahnung, oder auch wer ein PKW fährt, wenn man einfach mal so ein, ich sag mal so, du kennst doch diese Hügel, die meistens vor Ort Einfahrten sind, dass man halt langsamer wird. Also diese künstlich angelegten Hügel, damit man da langsam rüberfährt. Weißt du, was ich meine? Mhm, genau. Und ich kann mich noch an eine Situation erinnern. Da bin ich die A2 lang gefahren. Da habe ich damals noch den schwarzen Renault Magnum gefahren und habe für die Realmärkte ausgeliefert. Und musste eine Umleitung fahren. Und bin halt ja ein bisschen schneller über die Landstraße in diesen Ort rein. Und im letzten Moment sehe ich einfach nur diese beiden versetzten Hügel und konnte einfach nur sagen, fuck. Und in dem Moment bin ich darüber, Rainer. Es war kurzzeitig Schwerelosigkeit. Ich habe mich mit letzter Kraft an diesem Lenkrad festgehalten, ja. Weil dieser Sitz ist wirklich bis als Anschlag hoch und ich bin kurz abgehoben. Aber zum Glück war nichts kaputt. Aber dieser Schreckmoment, wenn du das siehst und schaffst es einfach nicht mehr, dann noch abzubremsen und hilfst einfach mal ab. Oh, das sind, ey, Junge. Ja. Also manche. Das kenne ich aber auch. Du siehst noch den Hügel, du weißt genau, was passiert. Der Film, was passiert, läuft schon in deinem Kopf ab. Und ja. Dann. Du bist bewegungsunfähig. Ja, ja, kenne ich. Genau. Ja. Und das hat man auch bei Bahnübergang, gibt es ja auch manche, die sind sehr kritisch. Und da, wenn man einmal den Fehler gemacht hat, oder ich hatte mal, das weiß ich noch, das war zu meiner Anfangszeit, da habe ich noch nicht selber gefahren, da bin ich bei einer Spedition, wo ich mich beworben habe, mitgefahren. Damals gab es ja noch keinen Fahrermangel. Das heißt, man muss ja tatsächlich erstmal mitfahren, dann wurde man beurteilt, ob man überhaupt genommen wird oder nicht. Ja. Und da bin ich Richtung Kassel gefahren und kurz vor Kassel Nord, Richtung Süden, die Ausfahrt, da gibt es auch so einen Versatz. Und wenn du dort deinen Kaffeebecher in der Hand hast, dann hebt ihr ab. Und du und der Becher kommt zuerst unten an und dann da kommt der Kaffee nach. Das sage ich dir im Guten. Das ist da so eine Stelle. Gibt es aber schon seitdem ich LKW, also seit über 20 Jahren. Ja. Ja, ich kenne das auch. Wir sind viel für die Bahn gefahren, so Radsätze und all so ein Quatsch. Und da hatte die Bahn in Neumünster, hatte 150-jähriges Bestehen und ich habe eine Kaffeetasse von denen bekommen und die konntest du auch nirgendwo bestellen oder sonst irgendwas. Das war eigentlich nur für die Bahnmitarbeiter. Ich war mega stolz auf diese Tasse. Und dann kommen wieder diese Verkehrsberuhigung-Dings da. Das war irgendwo im Osten, war das. Und voller Stolz habe ich da meine Kaffeetasse oben auf dem Tisch mit Kaffee drin und dann kam so ein Versatz. Genau. Mm. Die ganze Karre voller Kaffee und der Henkel ist abgebrochen. Und ja, aber ich habe sie immer noch. Ich habe sie immer noch, die gute alte Tasse. Ist jetzt der Ständer für den Aschenbecher. Das geht auch. Geil. Was mir mal passiert ist, wenn wir gerade bei dem Thema sind und was richtig eklig ist. Und zwar hatte ich da, ich sag nicht welchen LKW, aber ich hab's noch nie erzählt. Und ich kann es dir bis heute auch nicht erklären, was da los war. Ich bin losgefahren, nagelneu der LKW, der war vielleicht 2 Wochen alt, und bin auf die A7 gefahren Richtung Kassel und merkte auf einmal, dass mir furchtbar schlecht wurde. Also wirklich von jetzt auf gleich. Also nicht so, dass mir ein bisschen unwohl wurde, sondern mir wurde auf einmal richtig schlecht. Und dann kennst du doch, wenn du dann Speichel im Mund bekommst, ja? Das kennt jeder. Ja. Also wenn kurz davor die Schleusen öffnen sich. Und von der Zeit von mir wurde schlecht bis übergeben, verging vielleicht 20 Sekunden. Oh, wow. Und in der Zeit habe ich es aber nicht geschafft, auf dem Standstreifen zu fahren. Das ist krass. Das heißt, ich habe das ganze Lenkrad samt Armaturen, weil du versuchst ja dann auch da zu Mund zuzuhalten, was man nicht machen sollte, weil dann entsteht ein Druck nach außen. Ja. Und der kommt auch teilweise durch die Nase. Ich sage dir, das war, ich bin dann auf den Standstreifen draufgefahren, oder ich glaube, Parkplatz war dann da, und habe dann auf diesem Parkplatz erstmal eine Grundreinigung, also ich habe da irgendwas Falsches gegessen. Ich möchte jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, was ich da sezieren konnte von den Rückständen, was rauskam. Aber es ist so krass, habe ich es noch nicht erlebt, dass es so schnell ging von schlecht zum Übergeben. Hatte keine Möglichkeit, diesen LKW so schnell zum Stehen zu... Das Schlimme ist, wenn du dich übergibst, du musst ja die Spur halten. Das ist ähnlich, wenn du einen Niesanfall bekommst, ne? Ja, ja. Das finde ich aber auch schlimm, ne? Wenn ich einen richtigen Niesanfall kriege, dann aber auch richtig. Also so 10, 12 Mal hintereinander, da wirst du wahnsinnig. Und dann musst du den LKW irgendwie auch noch ein bisschen in der Spur halten, ne? Sonst denken die nachher, du hast gesoffen oder was, ne? Das, ja, also, genau. Das ist wie so ein Maschinengewehr dann, ne? Ja, genau. Ja, das ist genau. Echt schwierig. Und das habe ich dann auch mal gehabt und dann habe ich angefangen, halt kurz laut zu brüllen, weil mich das so aufregt. Und in dem Moment musste ich nochmal niesen und dann habe ich einen Schluck auf darauf hinbekommen. Also ich war am Ende meines Lebens. Ich war am Ende meines Lebens. Ja, also wirklich, das sind auch so Sachen. Ja. Aber ich habe vom letzten Mal, oh, warte mal, ich muss mal mein WhatsApp hier ausmachen, da kam gerade eine Nachricht und so. Entschuldigung, wenn man das im Stream gehört hat, im Podcast, Gott, oh Gott. Und zwar hatte ich ja erwähnt, weil ich gerade hier aufhabe, mal einen harten Cut, habe ich ja erwähnt mit dieser Nachweisgesetz. Ja, genau. Ne? Und da habe ich auf meiner Facebook-Seite gepostet. Ich habe geschrieben, eigentlich müsste ja jeder Spediteur euch zum 1.8.22 neue Arbeitsverträge ausgestellt haben. Denn da muss ja auch klar geregelt drinstehen, wie euch Überstunden bezahlt werden und so weiter. Ja. So. Viele meiner Community auf meiner Facebook-Seite hat 168 Kommentare, 47 Mal geteilt, haben es gerafft. Ich habe ja auch eigentlich geschrieben. Ne? Ja. Eigentlich. Ja. Viele geschrieben, ja, guck, wie das, also waren positive Nachrichten. Da war aber auch eine Dame, und das kann ich ja mal einfach mal so sagen, weil man kann auf meiner Facebook-Seite, und da möchte ich auch den Zuhörern bitten, wenn ihr ein Feedback, apropos, haben wir unser Instagram-Ding jetzt schon? Ich hatte einen Account angelegt, ja, aber meinst du, ich komme da noch rein? Also ich muss das alles nochmal machen. Okay, ich wollte nämlich sagen, ihr könnt mir auch, wenn ihr was Positives, Negatives oder Anregungen auch über meine Facebook-Seite mir eine Nachricht schreiben, dann kommt das bei mir auch an und dann kann ich das auch hier mit in den Podcast mit einbauen, solange die Instagram-Seite noch nicht da ist. Das wollte ich noch erwähnen. Also einfach die Facebook-Seite German Truck Driver. Und unter den Kommentaren, Rainer, hat eine geschrieben, eine Anja Winkler. Oh, okay. Hm. Die hat einen Kommentar geschrieben und da musste ich wirklich die WUSA, meine innere Mittelstellung finden. Weil ich gedacht habe, nee, du diskutierst da jetzt nicht rum. Da sind auch 28 Kommentare unter ihren Kommentar. Ich habe es mir nicht angeguckt. Aber ich möchte dir einfach mal vorlesen, was sie dazu geschrieben hat, was ich dir gerade gesagt habe. Ne? Okay. Also zu dem eigentlich müsste ja jeder bla bla bla. So. Jetzt schreibt sie. Du hast den Kommentar noch nicht gelesen, oder? Nein, habe ich nicht. Ich bin bei Facebook komplett inaktiv. Okay. Da habe ich eine sehr starke Reichweite auf meiner Facebook-Seite, wenn ich da was poste. Deswegen bin ich da immer noch up-to-date. Die Anja hat geschrieben, sorry, aber hat sich vielleicht schon mal einer von euch überlegt, dass man A, gewisse Leistungen erbringen muss, vier Fragezeichen, und nicht schon am Montag jammern und heulen, weil man am liebsten schon Freitagmittag daheim sein will und am besten erst Montag um 10 in der Früh los. Oha. Ihr habt euch doch den Job ausgesucht und nur weil das Auto nicht passt oder weil entweder einem nicht der Arsch gepudert wird, meint ihr das Recht haben zu fordern zu können. Oha. Entweder man mag diesen Job oder man lässt es bleiben. Ich spreche hier diejenigen an, die meinen, der Nabel der Welt zu sein und nicht die, die das mit Leib und Seele tun. So. Mhm. Also das war der erste Absatz zu dem, also wie gesagt, ich habe ja nur gesagt, dass man Überstunden bezahlt bekommen müsste. So, ja. War sie jetzt wohl irgendwie nicht so ganz mit einverstanden. Wo ich mich dann, also wir können ja darauf erstmal eingehen, was sagst du dazu? Mir platzt gerade die Hutschnur, wenn ich ganz ehrlich bin. Also wenn ich so eine Kacke, Entschuldigung für meine Ausdrucksweise, aber wenn ich das höre, dann kriege ich, weiß ich nicht. Das hört sich so an für mich, als wenn du entscheidest dich dafür, LKW-Fahrer zu werden, und dann ist es das Recht für den Arbeitgeber, dich auszunutzen, wie es ihm gefällt. So hört sich das für mich an gerade. Genau, du hast dir den Job ausgesucht und man darf dann halt auch nicht Verbesserungsvorschläge bringen. Also dann ist es so, du hast dir das ausgesucht, egal wie sich das, genau, wie der Beruf sich hinentwickelt, damit musst du jetzt leben. Dann alles andere wäre wieder jammern, ja. Also das, wenn ich das immer höre, ne? Ja, genau. Und das hat ja auch nichts mit Arsch gepudert sein und hin und her. Das ist jeder andere Beruf, also ich sag mal, der Größteil, 99% aller Berufe, die vernünftigen Rahmenbedingungen stattfinden, ist es normal, dass wenn man Überstunden macht, dass irgendwie angerechnet werden. Verstehe nicht, warum man dann gleich so wieder, man wäre dann nicht der Nabel der Welt, also das ist verrückt. Und dann kommt weiter, schreibt sie, und German Truck Driver mich markiert, kümmert euch endlich mal darum, dass unsere Fahrer einen Rückhalt haben und geschlossen gegen jede Ungerechtigkeit da draußen war, unternehmen können, so hat sie geschrieben. Also was unternehmen können, meint sie. Mhm. Also ich weiß nicht, wer, ich bin noch nicht schizophren, es sei denn du auch, da sind wir zu viert, gerade in einem Podcast. Ja. Ich bin eigentlich ich alleine. Aber kümmert euch endlich mal darum, dass unsere Fahrer Rückhalt haben und geschlossen gegen jede Ungerechtigkeit da draußen vorgehen können. Also dazu muss ich mal sagen, das ist jetzt auch geil, jetzt eine Forderung stellen. Jetzt muss ich mich darum kümmern. Mhm. Im oberen Absatz schreibt sie, man soll nicht rumjammern und man ist nicht der Nabel der Welt. Und darunter kommt dann, ich soll mich darum kümmern, dass die LKW-Fahrer zusammenhalten. Wie soll ich denn das machen? Ja, das wahrscheinlich denkt sie, weil du dementsprechend die Reichweite hast, kannst du vielleicht irgendwas zaubern oder so. Ich weiß es nicht. Und dass der Zusammenhalt praktisch, also für mich gefühlt gar nicht mehr da ist, das stellt sie gar nicht in Frage irgendwie, ne? Kann das sein? Nee. Nein. Okay. Das ist also schwierig. Nein, es ist ein kritischer, also ein Kommentar, der, also am Anfang hat sie da gleich rausgepustet, ihren Unmut, obwohl ich einfach nur geschrieben habe, so und so. Ich habe mich auch erkundigt, man muss dieses Nachweisgesetz, das gilt, oder stand auch in den Kommentaren drin, ab 1.8. für Neuverträge. Neue Arbeitsverträge muss das dann klar geregelt sein. Und ansonsten auf Verlangen des Arbeitnehmers, der den Vertrag schon vor dem 1.8. hatte. Und da muss das binnen 7 Tagen wohl geändert sein, beziehungsweise neuer Arbeitsvertrag ausgestellt sein. Okay, also ist es kein machen. Muss oder habe ich das jetzt falsch verstanden? Genau, der Arbeitgeber, der aktuelle, deiner, meiner und andere, die jetzt schon vor dem 1.8. bei ihrem Arbeitgeber beschäftigt sind, da muss jetzt kein neuer Arbeitsvertrag ausgestellt werden, sondern entweder auf Verlangen des Fahrers selber, also wenn du jetzt hingehst und sagst, du hättest gerne den neuen Arbeitsvertrag laut Nachweisgesetz 1.8. Oder er macht es freiwillig, was ich mir nicht vorstellen kann, das wird keiner freiwillig machen. Nee. Beim Tagesgeschäft denkt man da auch nicht dran. Aber ansonsten neu ausgestellte, also ab 1.8. muss dann halt der neue Arbeitsvertrag, so habe ich es jetzt hier verstanden, ausgestellt werden. Oh, ich bin ja bald unterwegs mit meinem Chef zur IAA. Und also IAA Transport heißt es, glaube ich, ganz genau, ne? Da muss ich mal fragen. So, auf der Zugfahrt habe ich Zeit, den zu belästigen, verbal, und mal gucken, ob der das überhaupt weiß. So, ich denke mal nicht, ne? Der hat hier ganz andere Dinge im Kopf. Genau, ich denke auch, dass viele das nicht kennen oder wissen, etc. Ja. Genau. Dann hat sie halt noch weitergeschrieben: Außerdem hat jeder die Möglichkeit, sich zu verbessern, wenn er das will. Also wenn er das will. Mhm. Sie schreibt mit Slang, hätte ich was gesagt. Mhm. Ich glaube nicht, dass jeder immer die Möglichkeit hat, sich zu verbessern. Es gibt auch Leute, die haben zum Beispiel eine Tour oder ein LKW und eine Firma, die denen wirklich so passt, wo die, sagen wir mal, vielleicht gute Touren oder jeden Tag zu Hause sind oder was, alles andere stimmt, außer das Geld stimmt nicht, dann will man ja nicht in eine andere Firma wechseln. Vielleicht kommt man auch mit den Kollegen gut aus und etc. Oder es ist vielleicht auch regional bedingt, dass da halt keine anderen Jobs sind oder der ist gerade mal in der Nähe. Also nicht jeder hat immer die Möglichkeit, immer alles zu verbessern. Das halte ich für falsch. Das halte ich auch für falsch, ja. Du hast natürlich im Moment durch den Fahrermangel halt ganz andere Möglichkeiten als Fahrer, ne? Du kannst dir praktisch den Job wirklich aussuchen im Moment. Aber bei mir ist es ja ähnlich, ne? Ich bin in einer kleinen Firma, so jeder kennt das mittlerweile, also auf jeden Fall die aktiven Zuschauer bei Twitch. Und ich habe natürlich, kriege ich ständig irgendwelche Angebote, willst du nicht bei uns fahren, willst du nicht hier fahren? Und dann denke ich immer nur, ey, ich bin jetzt 12 Jahre, glaube ich, in der Firma. Und natürlich stimmt nicht alles. Also ich glaube, eine Firma, in der dir alles passt, ich glaube, die gibt's gar nicht, die musst du dir selbst stricken. Und jetzt nochmal, ich bin 48, da fange ich doch nicht nochmal von vorne an irgendwo. Ja, und genau. Das ist ja auch noch so ein Punkt. Na klar, habe ich viel zu meckern und ich glaube, das haben wir alle als Fahrer. Aber das ist noch lange kein Grund, sich jetzt umzugucken und irgendwo anders auf Krampf anzufangen, ja, in der Hoffnung, dass es vielleicht besser werden könnte. So, das macht nichts. Und was das Verbessern an sich angeht, na klar, wenn du denn auch gewillt bist, ein paar Kilometer in Kauf zu nehmen, ja, und vielleicht umzuziehen. Du hast noch Familie. Wie stellen sich das einige Leute vor? Ne, weißt du, was ich meine? Das, naja, sicher. Das funktioniert nicht. Also, in den meisten Fällen, sagen wir es mal so. Gute Fahrer haben ihren Platz gefunden und die bekommen das, was sie verdienen, steht nochmal drunter. Und dann steht, jetzt dürft ihr mich kreuzigen. Ja, wir fangen gleich an. Wenn wir kriegen, was wir verdienen, dann wollte ich gerade ganz böswillig sagen, kriegen wir gar nichts mehr. Aber das ist halt auch nicht so möglich. Ne? Gerade in kleineren Firmen. Ich glaube schon, dass ein Großteil der Spediteure die Fahrer viel besser bezahlen würden, entlohnen würden, wie auch immer. Aber es geht halt nicht, weil der Frachtmarkt praktisch im Keller ist, ne? Und die Spediteure können halt nur das zahlen, was halt geht. Ja, ja, klar. Da bin ich auch komplett bei dir. Ja, und du kriegst leider nur alle Spediteure unter einen Hut, indem man das irgendwo reguliert, und zwar auf gesetzlicher Ebene. Sonst würden von 10 50 dran halten und die anderen 5 reiben sich die Hände, weil sie günstiger dann fahren können. Ja. Genau. Na, so, das ist das Problem an der ganzen Geschichte. Mhm. Was mich an so einem Kommentar halt stört, jeder hat natürlich immer das Recht, natürlich auch seine Meinung zu äußern. Es ist ja auch da jetzt keine Beleidigung oder sonst was, ist halt, man merkt, da ist sehr viel Emotion hinter von der Anja. Was mich aber daran stört, ist, ich kläre doch eigentlich nur auf. Also ich sage hier so und so, und in dem Satz war ja eigentlich, ne, das Wort eigentlich, ne? Ja. Das ist ja immer so eine Zweideutigkeit, wenn man einen Satz so anfängt. Das hat sie wahrscheinlich nicht ganz verstanden, aber nichtsdestotrotz, wenn ich halt darüber einen Beitrag mache oder ein Video zu mache oder sonst irgendwas, dann kläre ich damit ja nur auf und will ja keinen damit anprangern, dass er es noch nicht so hat oder das andere bla bla bla, sondern einfach informativ das mal ausgesprochen, so und so, weil man liest es so gut wie nirgends, ja. Dieses Thema. Das ist genauso, wenn man über das Gehalt spricht, Rainer. Das ist immer, ich hasse es wie die Pest. Wenn ich sage, oder wenn ich in einem Video gesagt habe, so und so viel ist der Durchschnitt, der reale Durchschnitt eines LKW-Fahrers, wenn man die Spesen abzieht, bekommt der so und so viel noch raus. Mhm. Dann hast du immer 3, 5 oder 10 People drunter. Ja, aber ich verdiene das und das. Ja, so und das, so. Oh, wow. Ich verdiene. Ja, und, ne, aber die Mehrheit halt nicht. Das ist ja das, was ich immer versuche zu sagen. Die Mehrheit halt nicht. Das, genau das sage ich, genau dasselbe Problem habe ich auch. Genau dasselbe. Ne, dann sagst du, ey, ich weiß, wie die Anfangsgehälter hier bei uns oben sind. Ne, und ich weiß, was für ein Anfangsgehalt mein Chef zahlt. Und dann hörst du dann so eine Horrorstorys, ja, ich krieg aber 3,5 und so. Ich sag, ja, vielleicht. Ne? Ich sag, selbst wenn ich es dir glauben würde, ich sag, würde ich mich freuen. Aber das ist nicht die Realität und das ist nicht ich sag jetzt mal, der Standard. Ja. Genauso geht es mit den Arbeitszeiten los. Dann heißt es, keine Ahnung, also ich sage immer, so ein durchschnittlicher LKW-Fahrer gerade im Fernverkehr, der hat immer seine 12 Stunden im Schnitt. Mal ja. ein bisschen mehr, mal ja, ja. ein bisschen weniger. So, und ja. Glaub's mir oder glaub's mir nicht, nach ein paar Sekunden kommt schon der erste Kommentar, ja, nee, so viel arbeite ich nicht. Ja, alles klar. Das sind halt Ausnahmen, ne? Und klar, meine Tour ist auch eine Ausnahme. Ich sage, ja, ich antworte auch immer drauf. Ich sage, ja, ich arbeite auch nur 6 Stunden am Tag. Ist tatsächlich so, ne? Und das ist aber nicht die Realität. Das spiegelt nicht die Realität wider, sagen wir es mal so. Und ich weiß nicht, ob einige das nicht verstehen wollen oder ich weiß es nicht. Aber du kannst ja auch mal was dazu sagen. Du warst ja nur auch lange genug unterwegs auf der Straße. Das mit den Arbeitszeiten, das sage ich doch nicht, ist doch nicht falsch von mir, oder? Wenn ich sage 12 Stunden im Schnitt. Ich habe das auch ganz oft gehabt, auch mal ein Kommentar, was ich da immer erzähle oder auch wo ich da bei RTL 2 da im Fernsehen war oder sonst irgendwas. Ich fahre ja nur meine Linie, ich weiß gar nicht, worüber ich spreche. Also ich bin erst im Linienverkehr seit der Firma Dutrans, also seit 7 Jahren. Also und 13 Jahre bin ich quasi auch Fernverkehr gefahren und die Woche draußen. Ja. Und viel davon im Kühlerbereich. Das heißt, ich weiß, wovon ich spreche und ich habe jeden Tag 13 bis 15 Stunden gearbeitet. Und bezahlt habe ich halt meinen Pauschallohn. Egal, genau. Wie viele Stunden ich gearbeitet habe. Ja. Und von daher weiß ich schon, wovon ich spreche. Und ich weiß auch, wie es ist, wenn man halt zu den Großzentrallagern hinkommt, Aldi, Kaufland, Lidl, wie sie alle heißen, Rewe etc., dass man da die Mehrarbeit machen muss, was normalerweise der Lagerist machen muss. Ja. Und dass man da auch auf Pause stellt, weil man sonst den nächsten Kunden wahrscheinlich nicht mehr schafft, beziehungsweise die Arbeitszeit sich nach hinten raus weiter verlängert. Wenn ich von der Rampe wegfahre und mache dann nochmal 45 Minuten Pause. Ich kenne ja das Problem. Ja, ne? Genau. Und der Grund, warum ich das anspreche, ist nicht, dass ich mich da hinsetze und sage, ich habe das Problem nicht mehr. Sondern das Ding ist einfach, dass ich von Anfang an immer gesagt habe, wenn ich Reichweite habe, versuche ich irgendwie für in dem öffentlichen Raum darüber aufzuklären, dass in dieser Branche echt einiges schief läuft. Und wenn du dann Leute hast, die in dieser Branche sind, die dann gegen einen wettern, nur weil sie das Problem selber nicht haben, ja. Dann haben sie es nicht verstanden. Richtig. Das glaube ich nämlich auch. Und gerade das mit den Lagern hatte ich auch öfter mal angesprochen, weil ich kenne das ja nur auch. Hin und wieder fahren wir mal für Aldi in Norddorf und sowas. Und da ist es ja, ja, ist ein Großlager halt, ne? Wenn du da nicht tust, was von dir verlangt wird, dann kriegt die ganze Firma da Hausverbot. Das Wort lernt man ganz schnell, Hausverbot. Das lernt man ganz schnell kennen. Genau, genau. So, und das, ich, in meinen Augen ist es eine Ungerechtigkeit vor dem Herrn. Und na klar, gibt's auch andere Berufszweige. Ja, man sieht das ja auch in den Chats und auch in den Antworten, in den Kommentaren, bei mir in dem Fall Instagram, dass die dann immer ganz schnell mit anderen Berufen vergleichen. Und ja, habe ich noch gar nicht so lange her auf meiner Facebook-Seite. Das war die hat mir eine Direktnachricht geschrieben. Mhm. Erzähl mal weiter, ich guck mal, ob ich sie gerade finde. Ja, ja, und verstehe ich auch, dass die dann auch sauer sind, von wegen, ja, nicht nur hier ihr LKW-Fahrer, sondern wir hier im, keine Ahnung, in Altenpflege oder was weiß ich wo, auch. Aber das ist ja nicht der Punkt. Der Punkt ist ja, wir können für uns ja nur über den LKW-Bereich reden. So, was in anderen Berufszweigen stattfindet, wissen wir natürlich nicht. Ne? Und dann wird das immer schnell abgetan, so als wenn die Leute sagen würden, so, ja ey, stell dich nicht so an, weil wir haben das und das Problem. Weißt du, was ich meine? Und ja, ja. Das geht mir tatsächlich auch so ein bisschen gegen den Strich, muss ich ganz ehrlich sagen, so, weil das sind Themen, über die kann ich mich nun mal nicht unterhalten, ja. Also, woher soll ich wissen, was für Arbeitszeiten ein IT-Mensch hat, ja, oder jemand aus der Krankenpflege oder wie auch immer, weil da bin ich nicht drin in dem Thema. Natürlich sind wir in dem Thema LKW, weil wir halt direkt fahren, ne? Und dass das halt so oft verglichen wird, finde ich doof. So, das, aber gut. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ja, man hat halt viele, die einem folgen, die halt auch aus anderen Berufen kommen und das ist auch toll. Dann erreicht man die auch. Allerdings, ja, wie du schon sagtest, denken manche, nur weil man jetzt darüber sagt, dass es bei uns halt nicht so gut läuft, dass man dann immer mit anderen Berufen das dann vergleichen muss. Es gibt so viele Berufe, aber wir sind halt nicht, wir sind keine, ich sag mal, keine Personen des öffentlichen Lebens in allen anderen Berufen, sondern in diesem Beruf. Also reden wir auch nur über diesen Beruf, weil wir uns in dem am meisten auskennen und da über die Arbeitsbedingungen sprechen. Ja, genau. Ne? Ich habe hier jetzt, ich habe den Dings gefunden und das war am 26. November letzten Jahres. Und zwar hat da eine Dame geschrieben, die hat mir eine Privatnachricht geschrieben, deswegen habe ich den Namen rausgeschnitten. Hey, ich schaue gerade durch Zufall die Sendung Hart in Fahrt. Das war da, wo ich im Fernsehen war. Okay. Mann, Mann, Mann, was müsst ihr euch groß machen? Abladen müsst ihr nicht, müsst nur Gas geben. Oh, wow. Kollege, ich arbeite fast 10 Stunden als Altenpflegerin. Ich mache mehr körperliche Arbeit als ihr faulen LKW-Fahrer. Ihr habt es so schwer, in Klammern Ironie. Wir können mal gerne tauschen. Ich arbeite in deinem Beruf 8 Stunden und du in meinen 10 Stunden als Altenpflegerin. Als Altenpflegerin, also wenn, dann müssen wir als Altenpfleger arbeiten. Mhm. Mal sehen, was du dann sagst. Wahnsinn, Wahnsinn. Ist so geil, euch immer weinen zu hören. Mein Job ist so schwer. Das hat die mir geschrieben. Oh, wow. Und ich weiß nicht, beantwortest du alle Kommentare oder machst du das eher nicht? Also Kommentare unter meinen Dings, das ist too much. Ja, also, jetzt, wenn ich einen Post mache, die Kommentare da beantworten, ich gucke da, sagen wir mal, im grob 20 Minuten, wenn ich das Fenster noch aufhabe, dann kriege ich immer eine Benachrichtigung, das geht permanent, bing, bing, bing, ja. Dann kommentiere ich noch was. Privatnachrichten kommt drauf an, was da drin steht. Wenn da jetzt so die Standard, das klingt doof, wenn da Standardfragen sind, die ich schon 300 Mal gehört habe, da antworte ich dann nicht mehr drauf. Ja. Wie zum Beispiel, wo fährst du immer so rum oder was fährst du für einen LKW und so, da denke ich mir, also wenn man das nicht weiß. War doch ein Iveco, oder? Nein, okay, ich halte schon die Klappe. Ja, ansonsten gucke ich halt, sondiere aus, das geht aber sonst auch gar wegen der Masse halt nicht anders. Ne? Aber da habe ich halt reingeguckt und habe das gelesen und habe gedacht, mein Gott, was zur Hölle? Ja, ich kenne ja nun mittlerweile auch genug Leute in der Altenpflege und natürlich haben die einen Knochenjob, ja. Aber es sind halt. Geht vollkommen außer Frage, ja. Ja, es sind halt andere Tätigkeiten, ne? So, und ich glaube nicht, dass, dass jeder hinkriegt, sich so lange zu konzentrieren. Jetzt, angenommen in unserer 9-Stunden-Fahrzeit. So, ich weiß, wir sind jetzt schon lange genug dabei, wir machen das praktisch nebenbei. Das muss man auch mal sehen. Ja. Das ist mir übrigens aufgefallen, also diese sogenannte Verkehrsraumüberwachung, so nennt das ein Fahrlehrer, ne? Was wir da machen. So fahren und gucken. Ach so. Ne? Fahren und gucken, ja. Das nennt der Verkehrsraumüberwachung. Und ich habe das tatsächlich erst realisiert vor ein paar Wochen, weil der zu mir sagte, Junge, du siehst mehr als ich. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ne? Und das kommt automatisch. Du hast so einen fokussierten Blick, wenn du da sitzt, das ist bei dir so, bei anderen, die schon lange genug fahren, damit will ich jetzt keinen zeitlichen Rahmen festlegen, wann fährt jemand schon lang genug, ja, das will ich jetzt nicht auf irgendein Jahr runterbrechen, sondern jeder, der ein bisschen Routine schon hat, du fährst und du siehst eine Autobahnauffahrt und du siehst entsprechendes Auto langsam so die Schleife fahren auf dem Beschleunigungsstreifen, du siehst und erkennst es, fahre ich lieber in die Mitte rüber oder werde ich gleich ausgebremst, weil der fährt mit 60 auf der Autobahn. Das erkennt man sofort, weil es routiniert ist. Ne? Genau. Das meinst du doch sicherlich. Ja, richtig, genau. Und das hat ja auch eine Art mit einer Art Konzentration zu tun. Ich glaube auch nicht, dass jeder dafür geschaffen ist, so lange am Stück konzentriert zu sein. Also genauso wie Leute gibt, die nicht dafür geschaffen sind, lange körperlich harte Arbeit zu machen. Und deswegen, ich sage immer, dass die vergleichen da Apple mit Birnen, weißt du, was ich meine? Natürlich hat die Altenpflegerin, von der du da gerade eben geredet hast, auch eine gewisse Routine, die weiß ganz genau, wie sie die Leute packen muss und so. Da wären wir am Verzweifeln, sage ich dir so, wie es ist. So, und aber andersrum geht's ihr safe genauso. Wenn du die auf den Bock setzt, die wird nach 3 Stunden, wird die Dehnübungen auf der Raststätte machen. Habe ich ja im Fernsehen auch schon mal gesagt. Das Problem ist einfach, wie willst du das vernünftig rüberbringen? Da müsstest du 24-Stunden-Aufnahme machen, wie die Arbeit eines LKWs, eines Fernfahrers zum Beispiel mit B- und Entladen etc. Aussieht, damit man mal sieht, dass es nicht nur das Stumpfe hinterm Steuer sitzen und noch geradeaus fahren ist. sondern eine psychische Belastung halt ist, gerade mit der Verkehrssituation, mit Termindruck etc. Aber das ist halt nun mal nicht möglich, im Fernsehen sowieso nicht, weil die halt aus Geldgründen natürlich und die Aufmerksamkeitsspanne der Zuschauer will keiner 24 Stunden jetzt das Lenkrad drehen, zugucken. Es ist halt einfach nicht möglich, man kann nur Momentaufnahmen vermitteln. Mhm, genau, genau. Genau, und jeder, und mich nervt das immer, dieses, ja, ihr meckert jetzt über deinen Beruf da, bla, hin und her, ich hab's auch so schwer. Ja, dann muss halt ein Influencer in der Altenpflege, gibt's bestimmt bei YouTube, da muss der seinen Mund aufmachen, aber für den bin ich nicht zuständig. Genau. Oder, ne? So. Und ich bin in der Branche, wo ich bin, und sage halt ganz offen und ehrlich, hier ist halt nicht alles so, wie es sein muss. Und wir hätten ein das Fahrerproblem könnten wir sehr gut bekämpfen, wenn wir die Arbeitsbedingungen und das Finanzielle vernünftig geregelt bekommen. Dann hätten wir auch nicht so das Problem. Und das ist einfach nur das, was ich sagen möchte. Ne? Ja, genau. Genau, genau. Aber wenn du dann, ich kann dir ein Beispiel sagen, ich habe gestern so auf TikTok ein bisschen so durchgeswiped und da habe ich so zwei LKW-Fahrer gefunden. Und da ist es ja, bei TikTok ist es, muss ich dir ganz ehrlich sagen, mit den, also vielen LKW-Fahrern, die mir da auffallen, ist es halt wirklich, wo ich mir denke, bitte haltet doch nicht euer Handy so vor euch, das ist kein gutes Bild nach außen, aber das kann man denen halt nicht verbieten, jeder kann das ja machen, wie er will. Ne, also fängt damit nicht angeschnallt und dann, keine Ahnung, und fünf Leute gleichzeitig im Livestream, überspitzt gesagt, und fahren dann den ganzen Tag und gucken da mehr aufs Handy, was in der Mittelkonsole ist, als alles andere. Mhm. Und da waren zwei, da wollte ich drauf hinaus. Der eine hat die Aussage getätigt, dass die LKW-Fahrer, die Auflieger fahren, alles faule Schweine wären. Und wenn sie mal Gliederzug fahren würden, dann wüssten sie, was Arbeiten heißt oder was LKW-Fahren heißt. Okay. Daraufhin hat der andere dann darauf reacted quasi, das geht ja bei TikTok, sich dagegen dann, also die beiden haben sich dann quasi bekriegt, ja. Mhm. Und wo ich mir gedacht habe, Mann, Leute, es hat doch nichts damit zu tun, welche Teileinheit man hinter sich herzieht. Um Gottes Willen. Dann könnte auch der sagen, mit dem Kippsilo und mit diesen ganzen Druckausgleichen und was weiß ich, ich habe mehr Ahnung als eine Lafette rückwärts drücken oder bla bla bla. Wo kommen wir denn hin, wenn wir uns jetzt gegenseitig auch noch dann im Internet öffentlich, ja. Jeder kann ja denken, was er möchte oder mit seinem Kumpel drüber sprechen, was er möchte. Aber so öffentlich sich dann so bekriegen und dann antwortet der wieder drauf, macht den wieder rund. Und das Ganze wird natürlich auch, diese Reacts werden dann während der Fahrt unangeschnallt dann aufgenommen, ja. Während derjenige dann in die Mitte, in dieses Handy guckt und den dann direkt anspricht, statt da geradeaus zu gucken, wo er die ganze Zeit fährt. Und ich gucke mir das so an und denke mir, Leute, Leute, Leute, sind das unsere Probleme, ja? Ja, das habe ich gar nicht mitgekriegt, Alter. Ich benutze TikTok tatsächlich nur, auch wenn ich auf dem Thron bin. Ne? Ja, ich habe ja auch nicht gesagt, wo ich geguckt habe. Und also das heißt so einmal am Tag, ne? So, und das Einzige, was mir halt so ein bisschen aufstößt, und das ist auch die letzte Zeit, natürlich, ich bin ja auch nicht fehlerfrei und ich weiß, dass viele was gegen das Streamen haben während der Fahrt. Und ich habe das aber, glaube ich, was die Sicherheit angeht, durchgespielt, glaube ich. Mittlerweile, glaube ich zumindestens. Ja. So, ich habe eine Tante im Ohr, die liest mir den Chat vor. Ich brauche also nirgendwo anders hingucken. Ich benutze keine anderen Geräte. Das habe ich so oder so nicht getan. Obwohl doch, in Ausnahmefällen schon. Dann habe ich mal ganz kurz das Handy in der Hand, ja, weil ich irgendwas wieder reconnecten muss oder so. Aber das ist dafür brauche ich das Handy nicht mal in die Hand nehmen. Aber ich benutze es halt ganz kurz. So, aber ja, wer nimmt denn, wenn man 4 Stunden fährt und wenn es nur die Playlist bei Spotify zu wechseln ist, man nicht mal kurz das Handy in der Hand. Also ja, bitte, da braucht sich niemand freisprechen. Nee. Und, aber, das macht auch der Polizist, wenn er nach Hause fährt oder was weiß ich was. Ja, also mal ganz im Ernst, ne? So. Also, wollen ja nicht zu deutsch werden. das ist das Problem, weil einige sind wirklich sowas von deutsch, das glaubst du gar nicht. Das ist schon schlimm. Aber jetzt habe ich den Faden verloren, ne? Das ging ganz schön. Ach so, mit den Sicherheits. Genau. Ja. Wenn ich dann sehe, dass du TikTok nun mal nur auf einem mobilen Endgerät benutzen, in den meisten Fällen. Also richtig. Das heißt, die benutzen ein Handy. Und wenn man sieht, wie klein der Chat da ist, ja, und worauf die den Fokus liegen, da gehen mir die Nackenhaare hoch. Also selbst mir als Streamer gehen da die Nackenhaare hoch. Also ich mache es nicht mehr so. Ich habe ja da mal welche auf meinem YouTube-Kanal kritisiert. Da war ja die Hölle los. Meine E-Mails mit Rechtsanwaltsandrohungen und was weiß ich was. Aber weil ich die halt genannt habe. Ja. Obwohl ich nur die Quelle angegeben habe, so wie das rechtlich halt sein muss. Ja. Aber konnte der eine oder andere wahrscheinlich nicht so ganz nachvollziehen. Ich mache es nicht mehr, um die da zu kritisieren, weil ich komme da eh nicht gegen an und mache mir da nur Feinde und habe da keine Lust zu. Jeder muss es selber wissen, was, wenn er da bei TikTok da streamt. Aber ich sehe manchmal immer dieselben, weil TikTok hat sich wohl gemerkt, okay, ich habe mir die länger angeschaut. Mhm. Das sind meist, ich glaube, 4 Stück sind das. Und alle nicht angeschnallt und alle sind dann zu viert in dem Stream und jeder spricht dann mit seinem im Chat oder die miteinander und nebenbei fahren sie halt LKW und ich denke mir, boah Leute, und ich bleibe dabei, Rainer, ich sag's dir so, wie es ist, ich hab's damals im Video gesagt, irgendwann kommt der Punkt, dann wird einer der Herrschaften live on Stream einen Unfall bauen. Ja, das glaube ich auch. Und dann wird's auch rauskommen, dass er live gestreamt hat und dann wird er sehr lange zu Fuß gehen. Mhm. Und da muss man sich überlegen, ist dieses kleines bisschen, ich kann das ja ansatzweise verstehen. Also A, es ist dann nicht mehr so langweilig. Mhm. B, man hat so ein bisschen das Gefühl, man, ich sag mal, ist so ein bisschen Fame oder so, wenn Leute dann da drin sind. Ich kann das ja verstehen, dass man quasi vom Normalo zu jemand wird, der, wo andere Leute Fragen stellen und man wird da interviewt und so. Ja. Das ist vielleicht dann auch irgendwie ganz cool, aber es ist halt unheimlich gefährlich. Aber wenn du das halt öffentlich kritisierst, dann heißt es wieder, ja, spiel ich nicht so auf und bla bla ja. Und Oberlehrer und hin und her. Ja gut, macht, bis es knallt. Und dann wünsche ich euch nur eins, dass ihr keinen anderen in den Tod reißt. Ja, dass es nur knallt und es erwischt euch nicht in den Tod reißt, aber dass ihr nur alleine einen Unfall baut und nicht andere involviert sind. Weil wenn das dann rauskommt, alter Schwede. Und ganz ehrlich, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die meisten Chefs das wissen, was deren Angestellten da machen. Das glaube ich auch nicht. Also ich habe gefragt, übrigens. Ja, das ist klar. Bei der Reichweite wirst du es auch nicht. Das habe ich damals bei Dutrans auch irgendwann gesagt. Hier, hey, als meine Reichweite größer wurde, habe ich Johannes, also den Chef, gesagt, hier und das mache ich. Mhm. Weil ich war es leid, immer die Firma zu verpixeln, beziehungsweise immer rauszublenden mit der Kamera und so. Ja. Und es wurden halt immer so viele Zuschauer, dass es irgendwann rauskäme. Und habe ich gedacht, ich sage es ihnen lieber, bevor es von anderen hört halt. Ne? Ja. Aber der Unterschied ist halt, ich meine, die können ja so viel TikToks drehen, wie sie wollen. Das ist ja auch cool. Und es ist auch vollkommen in Ordnung, dass sie das zeigen, wie ein LKW-Fahrer arbeitet. Im Gegenteil, ich habe da absolut überhaupt nichts gegen. Ne? Ja. Aber es muss nicht während der Fahrt permanent sein. Und das machen so viele. Und es ist mittlerweile, auf TikTok ist es, wenn ich da die Kommentare durchgucke, ist selten, dass da einer kritisiert, ey, du machst das während der Fahrt, muss das sein. Oder schneid dich mal an. Oder eine habe ich jetzt, dann habe ich noch einen Beitrag im ZDF gesehen von, ich glaube ZDF war das, von so eine Dokumentation über LKW-Fahrer. Da war eine LKW-Fahrerin und die hat über ihrem Fahrersitz ein Fell drüber gezogen und hat gar keine Möglichkeit, sich mehr anzuschnallen. Oh, und wow. Ist dann im Fernsehen auch nicht angeschnallt und erzählt dann über die Probleme in unserem Beruf und im Nebensatz, wie sehr sie ihre Kinder vermisst, die zu Hause auf sie warten müssen, wo ich mir denke, ja, wenn es knallt, fliegst du durch deine Frontscheibe, deine Kinder sehen dich nie wieder. Warum musst du dich im Fernsehen so hinsetzen? Ich verstehe es nicht. Aber warum, da verstehe ich aber auch das Fernsehen nicht. Also gut, ich habe nur Erfahrung drauf. Damit. Die, das ist denen ja gar egal, ne? Die sagen dann nichts. Die halten drauf. Okay. Also ich halten drauf. Ich kenne das nur von Achtung Kontrolle, da war ich ja so ein, zweimal, Gast eigentlich nicht, also nicht mehr, weil ich bin ja ein bisschen lauter geworden und so. Weil die sind mir auf den Sack gegangen, bin ich ganz ehrlich, ich krieg das nicht hin mit dem Fernsehen. Ist anstrengend, mit denen zu drehen. Das ist wirklich anstrengend, ja. So, und ich hatte nachher wirklich die Schnauze voll. Wir haben hier Airbus-Flügel gefahren, ne? Und die sind 13 Meter hoch. Ich bin auch bei Airbus gefahren, 5 Jahre lang. Ja, siehst du? Ja, ich weiß. Ach so, okay. Und auf jeden Fall haben wir da eine Stelle, wo wir auf die Fähre fahren. Und das ist ja nun mal dunkel. Und dann lege ich mir einfach nur eine stinknormale Taschenlampe dahin, so als Fixpunkt für den Rückspiegel, weißt du, damit ich weiß, da ist die Fähre, da treffe ich, okay. Und dann kam dieses Kamerateam halt an oder der Kameramann, kannst das nochmal machen, ich habe das nicht richtig drauf und hier habe ich mich dann auch drauf eingelassen, aber das Ganze nachher 5-mal. Ich denke, Junge, ich sag, jetzt hört's auf, ich sag, ich muss hier arbeiten, ich sag, mach was draus oder lass es, verpiss dich. Und, ja, das ist das Problem, ja. Dann war er schon sauer, ne? So, und dann hatte ich ja nachher auch einen im Auto sitzen, du kennst das ja vom Fernsehen, wie das funktioniert, brauche ich nicht länger erklären. Und ich muss immer kurz vor Abfahrt, muss ich die Windstärken checken und das haben wir damals gemacht mit Norddeich Radio. Ich glaube, gibt's heute gar nicht mehr. Das heißt, du rufst da kurz an, fragst nach Windstärke und alles über 6 darfst du so eh nicht losfahren. Mehr ist es nicht, einfach nur eine kurze Information. Und klar hast du eine gewisse Routine da drin, du rufst da an, die wissen schon, wer anruft, ne, und der brabbelt gleich los, so von wegen, ja, Windstärke 3 bis 4, du kannst Gas geben. Dann sagst du kurz Danke und legst auf. Dann sitzt der Komiker neben mir und fragt, kannst du nochmal anrufen? Ich guck den an, ich sag jetzt raus, Alter, raus, ich sag, seh zu. Das, also, weißt du, was ich mein? Das, ich glaube, wenn ich alles gemacht hätte, was die gewollt hätten, dann wäre aus der Tour eine Megatour geworden. Und wir reden hier von einer Tour von 30 Kilometer, von Stade nach Hamburg. Ja, so, und das, also, das war ganz wild. So, das ja, ist nix für mich. Das ist halt wirklich so. Man muss halt, um dem Zuhörer das zu erklären, die brauchen manchmal verschiedene Kameraeinstellungen oder dann brauchen sie das Getane, was in dem Moment nicht auf Kamera war, brauchen sie nochmal, das musst du dann nochmal nachstellen. Sagen wir mal, Tür ein- und aussteigen, machst du da 10-mal gefühlt. Genau. Und das, da geht einem wirklich die Zeit flöten. Das ist wirklich, das es nervt, es ist anstrengend und die Zeit rennt einen dahinterher, weil die und das ist halt wirklich, da muss man sich dran gewöhnen. Das zerrt dann wirklich schon einen Nerven. Und dann habe ich, Rainer, weil wir jetzt hier schon fast wieder am Ende sind, wollte ich noch eine Sache sagen. Ich habe noch eine bei YouTube ein Video gesehen von ZDF Reportagen Dokumentation, glaube ich, heißt der Kanal. Mhm. Amerikas Trucker. Oha. Das ist auch sehr interessant gewesen. Ja, empfehle ich dir. Ich glaube, 45 Minuten geht das. Mhm. Da ist eine LKW-Fahrerin, die hat auch ihre Kinder zu Hause. Sie fährt da Fernverkehr auch. Allerdings sagt sie halt auch, sie ist halt drei Tage von ihren Kindern weg. Also die Tour, also das Fernverkehr ist bei der 3 Tage. Mhm. Dann ist die wieder zu Hause. Und die verdient 5.000 Euro umgerechnet für 3 Tage Arbeiten. Puh. Was? Wir müssen umziehen. Ey, was zur Hölle? Und die haben da auch Fahrermangel, wie verrückt. Ja, ich verfolge da ja. Da sind die Inder. Die Inder sind da ganz stark, die einwandern in Amerika und dann dort LKW fahren. Aber auch alle einen eigenen LKW haben. Du musst es dir mal angucken, was die da für Trümmer fahren. Alter, das Entschuldigung. Das mache ich gleich nach dem Podcast. LKWs, sage ich dir, aber so geil. Getuned, gemacht und hin und her. Die sind da eingewandert, haben dann die amerikanische Staatsbürgerschaft und fahren da als selbstständige Unternehmer. Aber mit was für LKWs? Nicht 0815. Aber wenn du dann hörst, die für 3 Tage, also das sagte sie, kommt ja immer darauf an, welche Firma man fährt, was man da fährt, ne? Ist ja genauso wie bei uns. Mhm. Aber als die sagte, ich habe da gerade was getrunken, da habe ich mich so verschluckt, 5.000 Euro, der Sprecher sagt, es ist umgerechnet 5.000 Euro und ist 3 Tage von ihrer Familie weg. Und ich habe gedacht, um Gottes Willen, was läuft hier falsch? Krass. Ja. Aber es gibt auch jemanden auf Twitch, der ist ausgewanderter nach Kanada und der streamt tatsächlich auch. Ja. Und ja. Der streamt seine Touren und da gucke ich auch gerne immer mal rein, weil das sind ja auch ganz andere Autos, ganz andere Strecken und sowas. Das ist schon interessant so. Und der redet halt auch komplett Deutsch mit dir. Für die Leute, die da auf Englisch ihre Schwierigkeiten haben. Aber der fährt wirklich quer durchs komplette Land, durch den ganzen Kontinent fährt der. Und das ist schon mega interessant. Das ist schon echt interessant. Hat der denn mal gesagt, warum er ausgewandert ist und was er da so verdient? Also was die Vorteile sind und was die Nachteile er hier in diesem Land sieht? Hat er mal drüber gesprochen? Weißt du da was? Nee, das, da habe ich ihn tatsächlich gar nicht gefragt. Weil das ist auch, ich denke, eher so, na, wenn es zu persönlich wird, halte ich mich zurück. Weißt du, was ich meine? So, du weißt ja nie, aus welchem Grund ist er ausgewandert. Aber da kann ich ihn gerne mal fragen. So, das ist kein Problem. So, wie heißt er denn, der gute Mann? Blue Snoozles heißt er. Blue Snoozles, also genau. Shoutout an Blue Snoozles. Genau, richtig. Ganz, ganz lieber Kerl, wirklich. Und das Internet übrigens drüben ist richtig teuer. Ne? Der ist bei monatlichen Kosten bei über 500 kanadischen Dollar. Was? Ja, und dann ist es nicht mal eine Unlimited, ne? Das ist nicht mal Unlimited. Das ich denke, in Amerika sind die alle so, also in anderen Ländern ist es ja mit den Datenvolumen nicht so beknackt wie bei uns, dachte ich immer. Ich dachte, alle anderen haben hier. Ja, das dachte ich auch. Das dachte ich auch, ja. Na, hat da immer schön den Battlebalken an und so. Das ist immer ganz witzig. Also wirklich ganz lieber Kerl. Also da musst du mal reingucken. Das macht dir bestimmt. Er streamt auch nur mit dem Handy. Hat jetzt nicht irgendwie ein ganz wildes Setup wie so der ein oder andere komische LKW-Streamer. Druckverlust, ne? Wie Druckverlust hier. Druckverlust, ne? Genau. So. Also er hat nur sein Handy vorne drin und hin und wieder schaltet er mal auf die Facecam um und so, aber wirklich, wirklich mega entspannt. Und ey, wenn du die Straßen da siehst, ne, da geht ja wirklich hunderte Kilometer nur geradeaus, keine Kurve, nichts, ne? Gar nichts. Das da ist unsere A2 von Berlin kommt Richtung Braunschweig, sage ich mal, ist da ja nichts gegen, ne? Nee, genau. Also da ist wirklich, also da musst du auch wirklich, aber die haben jetzt seit neuestem auch, kommt in der Reportage vor, auch Lenkzeitbeschränkungen, ne? Die haben jetzt auch so ein Gerät, ähnlich wie wir mit unserer Karte. Oh, das wusste die ich gar dürfen nicht. Nämlich jetzt, ja, vorher hatten die ja, konnten ja so fahren, wie sie wollten, so lange, wie sie wollten. Das war mein letzter Stand, ja. Genau, ist nicht mehr, die dürfen jetzt 11 Stunden fahren am Stück und dann müssen sie 10 Stunden Pause machen, meine ich, oder sowas. Okay. Ich weiß es nicht genau, aber ich glaube, 11 Stunden Lenkzeit haben die am Stück, was die fahren dürfen. Ich weiß nicht, ob sie dazwischen nochmal eine Pause machen müssen, so wie wir auch mit unseren 45 Minuten, das weiß ich jetzt nicht, das kam jetzt nicht rüber oder ich habe es nicht mitbekommen, aber die haben jetzt und haben sich furchtbar darüber aufgeregt, deswegen haben die auch demonstriert tatsächlich da drüben. Mhm. Und zwar, damit die, was wir auch gerne hätten, damit die Pausen variabler einlegen können. Die haben da irgendein, die haben halt richtig demonstriert mit hunderten von LKWs. Gegen diese Bestimmung, diese Einschränkung in ihrem Fahren, so wie sie es sagen, und haben da wohl eine Verbesserung erwirken können, dass sie ihre Pausen variable einlegen können. Das wäre bei uns auch mega. Also wenn Pause wichtig, aber du kennst es doch. Du bist im Fernverkehr, ich habe das oft genug gehabt, da hatte ich so eine sondern Rücktour immer auf dem Freitag von Stuttgart nach Göttingen zurück. Und wenn ich vor Stuttgart schon viel Lenkzeit verloren habe, dann habe ich ungefähr eine, ich sag mal, 80 Kilometer vor Göttingen, vor meinem Wochenende, muss ich 9 Stunden Pause machen. Das kenne ich auch. Ey. Aber da muss ich ja wieder meinen Chef loben, ne? Also wenn das, und das ist relativ häufig vorgekommen, dass ich dann bis Holmoor gekommen bin und von da aus ist es noch eine halbe Stunde bis zum Hof, ne? Und dann ist aber mein Chef aus Kiel gekommen, hat sich ins Auto gesetzt, sagt er, so, du kriegst dein Wochenende. Und dann sind wir Richtung Hof gefahren. Das hat er gemacht. So, das fand ich immer ganz geil. Ansonsten hätte ich da nochmal 9 Stunden warten müssen und wäre dann erst samstags reingekommen. Weißt du, was ich meine? Ja. Schlimm. Ja, aber. Ja, voll schlimm. Ja, und dann wegen einer halben Stunde, da ärgerst du dich wirklich, ne? Und deswegen kommen ja auch manchmal die Fragen so, warum fährt der eine nur 80 und der andere fährt 89 und warum fahren die nicht alle 80? Und da argumentiere ich auch immer, dass es ja auch geduldet ist mit den 89, da schimpft keiner, es sei denn, du bist deutlich schneller, dann kriegst du einen auf den Arsch, dass dich das auch ein Wochenende kosten kann. Ne, jetzt überleg mal, du fährst von ganz Süddeutschland und musst nach Norden und fährst nur 80 anstatt 89. Das kann dich wirklich ein Wochenende kosten, ne? Ja, und das hat auch ein bisschen was mit dem psychologischen Aspekt zu tun. Wir haben ja so einen Verkehrsfluss. Ich sag mal, wir haben so eine Route, also so ungefähr fahren wir so die einigermaßen gleichen Geschwindigkeiten. Also jemand, der noch nicht LKW gefahren ist, der kann das nicht nachvollziehen, weil wir sprechen immer von 1, 2, 3, 4 km/h Unterschied, wo jetzt jeder Außenstehende sagt, hallo, es sind nur 3 km/h Unterschied. Ja. Ja, aber dieser 3 km/h Unterschied, die können dich auf hunderten Kilometern wahnsinnig machen. Und wenn du außerhalb dieses Verkehrsflusses fährst, das heißt, du behinderst andere, in Anführungsstrichen behindern, sagen wir mal hier von Hamburg Richtung Walsroder Dreieck, dieses zweispurige, und ich tucker da mit 79 lang, und du bist hinter mir, da wirst du wahnsinnig. Ja. So, ne? Weil du darfst nicht überholen, und da musst du da hinterher und läufst immer drauf auf und musst wieder Abstand nehmen, dann überholt jemand, fährt in deinen Sicherheitsabstand rein, weil er an mir vorbei will. So, Das sind auch so psychische Belastungen, die man da so hat. Das kommt ja auch so erschwerend hinzu. Das kann man nach außen ganz schwer so vermitteln. Ja. Mal abgesehen davon, wenn du mit 79 da lang fährst, wirst du wahrscheinlich gesteinigt, wenn er an dir vorbeizieht. Mit Ziegelsteine beworfen, sag ich immer. Ja, ist halt tatsächlich so. Und was ich auch immer versucht habe, Leute zu erklären, wenn du zum Beispiel, vor kurzem hat mich das eine Dame mal gefragt, warum überholt ihr da mit 2 km/h auf so einer geraden Strecke? Das hat Ewigkeiten gedauert, bis er vorbei war. Da habe ich gesagt, okay, ich weiß nicht genau, was da und wie lange das gedauert. Eine Ewigkeit hört sich für den einen mehr, für den anderen weniger an. Mhm. Aber ich kann dir zum Beispiel mal sagen, dass unser Staat und die einzelnen Bundesländer manchmal so toll sind, dass sie vor Steigungsstrecken oder Bergabstrecken immer ein Überholverbot machen, wo der Überholvorgang schneller gehen würde. Ja, also machen sie dann ein Überholverbot und dann, wenn es oben vorbei ist und wenn es wieder gerade wird, wo dann alle fast gleich schnell sind, da ist wieder aufgehoben. Kasseler Berge, ne? Und ja, genau. Mhm. Dann hast du zum Beispiel, sagen wir mal, das Überholverbot fängt vor dem Berg unten an. Du hast einen Tank, das Zug voll ausgeladen vor dir. Du hast nur 2 Tonnen drauf. Du könntest dort mit 85 den Berg hochschießen. Aber dank ihm fährst du halt nur 25 oder 30. Ja. So, jetzt kommt der oben auf der Kuppe an. Ihr, du hinter ihm brav. Überholverbot wird aufgehoben. Der kommt ins Beschleunigen. Und dann ist der auf einmal wieder schneller als du. Ja, richtig. Weil er auf der Geraden schneller ist. Und du hättest ihn aber am Berg locker überholen können und wärst dann schon 2 Kilometer vor ihm. Ja, richtig. Das habe ich auch und das ist dann der Grund, genau, und das ist dann aber auch der Grund, wo dann einer sagt, so, ich ziehe jetzt durch, und wenn ich nur 1,5 km/h schneller bin, aber ich muss an dem vorbei, vor dem nächsten Berg. Ja. Und das muss man irgendwie den Leuten draußen vermitteln, warum wir dann so handeln, wie wir handeln. Mhm. Weil jeder mit seinem PKW, die können das ja mal gerne ausprobieren. Sucht euch auf der Autobahn, fahrt lang und ein PKW, der vor euch, hier so einer, keine Ahnung, der fährt so ein Dacia, keine Ahnung, was weiß ich, so eine Karre da. Und das, du merkst, das ist ein Fahranfänger oder der ist halt unsicher im Fahren und der tuckert da so lang. Bleib einfach mal hinter ihm und tu so, als wenn du nicht überholen darfst mit deinem Auto. Einfach nur mal hinterbleiben. Mhm, das schaffen die meisten keine 5 Minuten. Ganz genau, weil du dann wahnsinnig wirst. Ja. Und das vermisse ich immer von diesen ganzen Verkehrspsychologen und was weiß ich was, dass die das mal mit erwähnen, dass das nämlich so eine Belastung ist, die uns, also das macht dich, das geht durch den ganzen Körper, das macht dich wahnsinnig. Ja, ist so. Und dann ist es halt so, wenn dann über Verbot aufgehoben wird, dann ziehe ich jetzt, also ich würde es im 2-Spuren jetzt nicht machen, dass da eine halbe Stunde dran vorbei braucht. Aber wenn dann, keine Ahnung, ich nur 2-3 km/h schneller bin und es 3-spurig und der nächste Berg naht und der ist so, so langsam, ey, dann überhole ich halt 7 Minuten lang. Es ist mir dann auch egal, weil ich muss an dem irgendwann vorbei, sonst macht er mich wahnsinnig. Ja, ist so. Was mich wirklich am meisten wahnsinnig macht, sind übrigens LKWs, die ihre Geschwindigkeit auf gerader Strecke nicht halten können. Ja, gibt's das, auch. Oh, dann fährt er mal 82, dann fährt er 89, dann fährt er auf einmal 94, da würdest du gar nicht dran vorbeikommen. Dann fährt er wieder 79. Oh, und der adaptive Tempomat, du kennst das, der macht das immer alles schön mit. Ne? Du bist den ganzen Tag am Nicken in dem Auto. Ich denke, was soll das? Ich hatte am Freitag, von Freitag auf Samstag, ich hatte ja 15 Tage Quarantäne, Corona-mäßig. Und Freitagabend musste ich dann wieder fahren. Ich hätte eigentlich erst am Montag gemusst, aber wir haben ja Urlaubszeit, Fahrermangel, musste dann fahren. Ist ja auch nicht schlimm, bin gefahren. Und da hatte ich einen, der war wirklich, ich glaube, der kam aus Litauen, ein Autotransporter, also Autotransport-LKW. Rainer, berghoch, ist er bestimmt mit, vielleicht hat er 50 geschafft. Oha. Bin an dem vorbeigeschossen, auf gerader Strecke war der, so wie du sagst, mit 94 unterwegs, der kam ganz schnell wieder aufgeschlossen, ja. Dann ging es bergab und dann ist der freie Bahn mit Marzipan, also der freie Fall war nichts dagegen, ne, an mir vorbei, ne. Und ich denke mir nur, hey, Kerl, du siehst vor dir genauso wie ich den nächsten Berg. Und was kommt dann wieder? Überholverbot. Er ist mit 110, 115 an mir vorbei, bremst auf 90 runter, ist vor mir, der Berg kommt, Überholverbot fängt an und ich habe diese Krachbirne wieder vor mir. Da werde ich wahnsinnig. Ne? Das ist auch geil, ne? Oh! Wo ich mir dann halt denke, was sitzt denn da für ein Intelligenzbestie hinterm Steuer? Ja. Ich meine, er hat doch da jetzt auch keine Zeit gewonnen. Im Gegenteil, er bremst, er weiß doch, dass ich schneller bin am Berg. Es ist ja nicht so, Leute, die Leute, die uns hören, ist ja nicht so, dass wir uns nicht selber über manche Fahreigenschaften von uns LKW-Fahrern aufregen. Und es ist ja auch nicht so, dass wir uns drüber aufregen, wenn jemand 20 Minuten lang zweispurig versucht zu überholen. Da regen wir uns auch drüber auf. Ja. Das wollen wir nämlich auch nicht, weil dann die Autofahrer auch schlecht über uns denken. Ihr dürft nicht vergessen, das ist selber unter unseren Kreisen verhasst, wenn jemand sich so fehlverhält. Das muss ich auch nochmal sagen. Das stimmt. Aber das kriegen die Leute auch jedes Mal wieder bei mir mit, dass jedes Mal, wenn jemand, es ist immer dieselbe Firma, ich erwähne sie jetzt nicht, wirklich 20 Minuten lang überholt, ich kriege dann immer einen Anfall. Was denn manchmal auch für Kommentare kommen im Chat, so von wegen, ja, warum bremst du nicht kurz? Und da versuche ich immer zu erklären, ich sage, ey, ich bin nicht derjenige, der hier überholt. Ich muss doch als Überholender einschätzen können, wie lange brauche ich, lohnt sich das überhaupt, dran vorbeizukommen? Ja, so, und dann bleibe ich entweder dahinter oder, wenn es die Situation erlaubt und ich schnell genug vorbeikomme, dann überhole ich. Sonst überhole ich nicht. Die kriegen das jedes Mal bei mir im Stream mit. Wenn einer vor mir fährt mit 88, ich kann 89 fahren, dann überhole ich nicht, weil das keinen Sinn macht. Genau, so. Ja. Und aber dann immer diese Diskussion, warum bremst du denn nicht und so. Nee, da bin ich tatsächlich stur, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich sag, ja, weil manchmal bist du dann nur noch am Bremsen. Ah, das kann ich dir auch. Ach, boah, ich hatte keine SD-Karte in meiner Dashcam. Lass mir die eine Situation noch. Da habe ich nämlich so einen gehabt. Mhm. 4 LKWs aus Großbritannien, A3. Der eine, Rainer, du kennst es. Baustellenschild fängt an, 2000 Kilometer Entfernung kommt die nächste Baustelle. Ja, und dann geht der Blinker an, ne? Dann geht der Blinker. Ich denke, das ist nicht dein Ernst. Vor mir war der andere aus Großbritannien, der hatte mich schon überholt weit vorher. Und es war ja dreispurig, aber wie gesagt, 2 Kilometer. Und er überholte mich wirklich, das war ein km/h. Und ich habe mir nur so gedacht, Alter, du bist ein LKW-Fahrer, du siehst das, dass du es jetzt mit dem Unterschied nicht schaffst, vor mir reinzuziehen, vor der Baustelle. Da ist er mit mir in die Baustelle rein. Ich hatte ja den Engländer vor mir. Es war auf 2,20 Meter begrenzt, da waren wir nebeneinander. Oh Mann. Und er ist nicht vom Gas gegangen? Nein. Ich bin vom Gas gegangen, sonst hättest du mich zerschossen da. Ja, oh Mann, ey. Und vorher ist ein X5, und das will ich dazu sagen, und das, warum ich die Dashcam gerne gehabt hätte. Also ich will jetzt nicht übertreiben. Also der ist bei mir am Überholen, 2 Kilometer oder 1,5 Kilometer ist die Baustelle entfernt. Vor mir ist der andere aus Großbritannien, der LKW. Mhm. Und dann kommt, ich habe den nicht gesehen, den rechten Spiegel, kommt über den Standstreifen ein BMW X5. Und Rainer, wirklich jetzt, mindestens 140. An uns vorbei geschossen. Zwischen mir und dem Großbritannien-LKW. Zwischendurch auf die linke Spur. Und dann wieder rechts vor dem Großbritannien-LKW davor. Mit 140 Sachen. Alter. Ich hab's schon fliegen sehen, Alter. Ich hab es schon fliegen sehen. Ja. Ja, wie eilig muss man's haben? Das ist, ja, ja. Das, also, vielleicht hatte Mutti Essen fertig oder so. Das, also, ich hab keine Ahnung. Das, also, das, wir leben das ja auch tagtäglich, gerade im Elbtunnel, ne? Das, okay, das ist jetzt nicht tagtäglich, aber da ist auch mal ein Benz an uns vorbeigepfiffen im Elbtunnel mit über 200 Klamotten, Alter. Und nach dem Elbtunnel kommt Baustelle, ne? Ich habe leider nicht gesehen, wie er das gehandelt hat. Keine Ahnung. Aber ich sag, und noch eins, weil immer so viele sagen, siehst du, wir haben schon wieder, oh, wir sind schon wieder drüber. Aber hier, vielleicht stimmst du mir da auch zu. Es sagen immer so viele, ja, so viele LKW-Unfälle und bla, hin und her. Ich finde, im Verhältnis, wie viele LKWs auf den Straßen rumfahren, gibt es relativ wenig LKW-Unfälle. Das finde ich auch. Ich glaube, da muss man sich doch mal schlau machen. Irgendeiner hat doch garantiert eine Statistik dazu erhoben, weil es sind ja deutlich mehr LKWs unterwegs als PKWs. Und dafür sieht man aber ständig nur die PKWs verunfallt an der Straße stehen. Meinst du, es gibt mehr LKWs als PKWs? Ah! Nachts. Nachts. Ja, gut, ich fahre ja nur nachts. Ne? Ja. Also, ja. Aber verhältnismäßig Unfälle würde ich garantiert sagen, oder da würde ich sogar für unterschreiben, dass es da tatsächlich mehr PKWs sind als LKWs. Ja, nachts sind halt definitiv nur Sprinter und LKWs unterwegs. Ja, nachts ist es unsere Straße, ne? So. Ja, nachts ist es unsere Straße und da ist auch keine Polizei da. Ja, doch, hin und wieder schon, aber zum Kaffee trinken, ne? Denn habe ich das erzählt, dass ich so 1-2 Polizisten bei mir im Chat habe? Ja. Das ist halt immer witzig, ne? Dann kriegst du auch immer, Soltau ist ja Überholverbot, kriegst du auch immer so unterschwellig eine Meldung im Chat, so dass vielleicht da einer stehen könnte. Ja, oder die können durch dich luschern, ob da jetzt gerade einer überholt, da wissen sie Bescheid. Ja, das Problem ist, du kannst halt die Kennzeichen kaum bis gar nicht bei mir erkennen. Wir hatten die Situation. Das ist sehr gut. Ja, wir hatten ja auch die Situation, ich muss das so machen, weil der Datenschutz hängt mir ja im Genick, ne? Ja. Und da kommt das wieder zum Tragen, dass ich dadurch die Arschlöcher schützen muss. Also, wie gesagt, wir haben ja aktive Polizisten bei mir im Chat und dann war das eine Situation, ein Mercedes-Fahrer überholt uns rechts und bremst uns danach direkt mit Absicht aus. Also auf den Standstreifen hat er überholt, hat sich vor uns gesetzt und dann gleich 4 LKWs dazu gezwungen, eine Vollbremsung zu machen. Ja? Also, und ja, was gut, ne? Die beiden Polizisten gleich, Kennzeichen, in den Chat, konntest du direkt Kennzeichen, wir brauchen das Kennzeichen, wir haben geklippt. Dann haben ein paar Leute versucht, das Kennzeichen irgendwie mit irgendwelchen Techniken leserlich zu machen. Es hat nicht funktioniert. Es hat einfach nicht funktioniert. Wo ich dann wieder sage, danke Datenschutz für nichts. Ja, aber danke Datenschutz. Ich gebe dir noch ein. Kennst du dieses Video mit diesem BMW-Fahrer auf meinem YouTube-Kanal? Aus England, der da mit den Flaschen auf den kennst du, ne? Ja, also habe ich doch. Ich habe es ganz vergessen. Jetzt fällt es mir gerade ein. Ich habe es ganz vergessen, es mal zu erzählen. Habe ich ja nämlich noch gar nicht. Er hat ihn ja angezeigt. Ja, genau. Und der hat ja auch das Kennzeichen. Mhm. Das Verfahren wurde in Deutschland eingestellt. Nein. Das Verfahren wurde in Deutschland eingestellt. Okay. Aber da habe ich eine ähnliche Situation. Gut, der hat nicht mit Begründung. Flaschen. Ja. Begründung. Fahrer konnte nicht ermittelt werden. Ja, genau das hat. Genau dasselbe habe ich auch bekommen. Genau dasselbe. Das musst du mir mal erklären. Das Video ist auch noch bei mir auf dem YouTube-Kanal. Da hat mich ein Sprinter-Transporter mit Absicht ausgebremst. Ein paar Mal mehr. So, dass der Notbremsassistent anspringt. Also der kannte sich sehr wohl aus, was LKWs wohl tun, was er macht. Und es ist. Die Firmenaufschrift ist zu erkennen, das Kennzeichen ist zu erkennen. Ich habe das ganze Material zur Polizei geschickt. Und dann kam zurück, Verfahren wurde eingestellt, weil der Fahrer nicht zu ermitteln war. Und da sage ich dir ganz klar, wen wollen die verarschen? Ja. So. Ja. Ne? Und gerade bei einer Firma, das mit dem BMW, das war ja noch ein Privatauto der Engländer, ne? Und da war ja keinerlei Firmenbeschriftung drauf, aber der Fahrer ist nicht zu ermitteln. Jetzt bitte. Rainer, also, mal umgekehrt. Der Fahrer in meinem Video konnte mich ja sogar ermitteln. Ja, genau. Ja, also der hat sich ja bei mir gemeldet. Ich habe ja sogar die Kontaktdaten von dem. Ja. Ich meine, der hat mir ja E-Mail geschrieben. Ja. Aber glaub mal, weil der mir das geschickt hat, der hat der Polizei das auch gesagt. Ich bin der und der. Da und da ist das Video. Und ich hätte, ich habe sogar den Namen von dem Mann. Die sollen sich bei mir melden, dann gebe ich das weiter. Aber ich habe zu ihm gesagt, da muss sich aber bitte die Polizei selber bei mir melden. Ich kann das dir nicht geben, Grund DSGVO. Richtig, genau. Na, dir kann ich das nicht geben, aber wenn sich die Behörde bei mir meldet, das ist ja des Öfteren schon mal passiert, dann gebe ich denen gerne die Daten weiter. Da hat sich keiner bei mir gemeldet. Das gibt's doch nicht. Das ist auch nicht. Weißt du? Das. Und da ganz ehrlich, wie scheißegal sind wir eigentlich den Behörden etc. Aber wenn wir zu viele Lampen dran haben, da ist, Junge, da ist dann was los. Da kommt der Herr Baumann, ne? Da kommt der Herr Baumann. Das müssten wir vielleicht mal so ein paar. lass es doch mal in der Folge 4, wenn nicht jemand mir zum Beispiel bei der Facebook-Seite oder bei der Instagram, wenn du neu aufgeregt hast, andere Themen uns vorschlägt. Mal so ein paar lustige Szenen aus dem Alltag, die uns passiert sind. Ich kann da auch so ein paar Sachen sagen. Ja. Wo du echt denkst, ist das wichtig in unserem Land, dass wir das verfolgen? Das könnten wir mal in Folge 4 machen. Das muss ich mir mal aufschreiben, sonst habe ich das wieder vergessen bis nächste Woche. Wer schreibt, der das bleibt. Richtig, so sieht's aus. Und ich würde auch sagen, damit beenden wir jetzt die Folge Nummer 3. Ja. Wir sind schon wieder überfällig. Ja. Ich musste mir auch weg. Und du musst heute Abend noch streamen, ne? 19 Uhr, oder? Ich muss heute Abend noch streamen. Und duschen muss ich auch mal. Gut, dass es nur ein Podcast ist hier. Richtig, dann riecht man das alles nicht, ne? Und ja, nee. Ja, so sieht's aus. Auf jeden Fall, Freunde unseres Podcasts, ich wünsche euch einen angenehmen Start in die Woche, auf jeden Fall. Und ich würde sagen, wir hören uns dann nächsten Montag wieder, wenn es denn heißt Kai und Rainer im Talk. Genau. Ich wünsche euch eine angenehme Fahrt, wo immer ihr auch langfahrt. Und denkt dran, bitte bei Podcast unser Podcast bewerten. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss, tschüss. Tschüss zusammen.